Erster, es gab eine Hungersnot im Land. Isaac ging zu Abimelech nach Gera. Abimelech war der König der Philister. Zweiter, Gott sprach zu Isaac. Gott sagte, geh nicht nach Ägypten. Bleib in diesem Land, das ich dir zeige. Dritter, bleib hier als Gast. Ich bin mit dir und segne dich. Ich gebe dir und deinen Kindern dieses Land. Ich halte mein Versprechen an Abraham. Vierter, deine Kinder werden viele sein, wie die Sterne. Ich gebe deinen Kindern alle diese Länder. Alle Menschen auf der Erde werden durch deine Kinder Segen bekommen. Fünfter, Abraham hat mir gehorcht. Er hat meine Regeln und Gebote befolgt. Darum mache ich das. Sechs, Isaac blieb in Gera. Siebter, die Leute fragten nach seiner Frau. Isaac sagte, sie ist meine Schwester. Er hatte Angst. Er dachte, die Leute könnten ihn töten, weil Rebekka so schön war. Achter, Isaac wohnte lange dort. Eines Tages sah König Abimelech aus dem Fenster. Er sah Isaac und Rebekka. Sie lachten und waren sehr nah. Neunter, Abimelech rief Isaac. Er sagte, sie ist deine Frau. Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Isaac antwortete, ich dachte, ich sterbe wegen ihr. Zehnter, Abimelech sagte, was hast du getan? Jemand hätte deine Frau nehmen können. Dann hätten wir große Schuld gehabt. Elfter, Abimelech sagte zu allen Leuten, wer Isaac oder seine Frau berührt, muss sterben. Zwölfter, Isaac säte Samen in diesem Land. Er erntete sehr viel. Gott segnete ihn. Dreizehnter, Isaac wurde reich. Er wurde immer reicher. Vierzehnter, er hatte viele Schafe und Kühe. Er hatte auch viele Diener. Die Philister waren neidisch auf ihn. Fünfzehnter, die Diener von Abrahams Vater hatten Brunnen gegraben. Die Philister füllten diese Brunnen mit Erde. Sechzehnter, Abimelech sagte zu Isaac, geh weg von uns. Du bist zu stark für uns geworden. Siebzehnter, Isaac ging weg. Er baute sein Zelt im Tal von Gera auf. Er blieb dort. Achtzehnter, Isaac ließ die alten Brunnen wieder öffnen. Abrahams Diener hatten sie gegraben. Die Philister hatten sie nach Abrahams Tod zugeschüttet. Isaac gab ihnen die alten Namen zurück. 19. Isaaks Diener gruben im Tal. Sie fanden eine Quelle mit frischem Wasser. 20. Die Hirten von Gera stritten mit Isaaks Hirten. Sie sagten, das Wasser gehört uns. Isaac nannte den Brunnen Esek. Das bedeutet Streit. 21. Sie gruben einen anderen Brunnen. Aber auch hier gab es Streit. Isaac nannte ihn Sitna. Das bedeutet Feindschaft. 22. Isaac zog weiter. Er grub einen dritten Brunnen. Hier gab es keinen Streit. Er nannte ihn Rehoboth. Das bedeutet weiter Raum. Er sagte, Gott hat uns Platz gegeben. Wir können hier wachsen. 23. Dann ging er von dort nach Beerseba. 24. In dieser Nacht sprach Gott zu Isaac. Gott sagte, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich segne dich. Deine Kinder werden viele sein, wegen Abraham. 25. Isaac baute dort einen Altar. Er betete zu Gott. Er baute sein Zelt auf. Isaaks Diener gruben dort einen Brunnen. 26. Abimelech kam zu Isaac. Er war mit Ahuzat und Pichel da. Ahuzat war sein Freund. Pichel war sein Soldat. 27. Isaac fragte sie, warum kommt ihr zu mir? Ihr wart doch böse auf mich. Ihr habt mich weggeschickt. 28. Sie sagten, wir haben gesehen, dass Gott mit dir ist. Wir wollen einen Vertrag mit dir machen. 29. Sie sagten, du sollst uns nichts Böses tun. Wir haben dir auch nichts Böses getan. Wir haben dich in Frieden gehen lassen. Du bist von Gott gesegnet. 30. Isaac machte ein Essen für sie. Sie aßen und tranken. 31. Am nächsten Morgen machten sie einen Eid. Dann verabschiedete Isaac sie. Sie gingen in Frieden. 32. Am selben Tag kamen Isaaks Diener. Sie sagten zu ihm, wir haben Wasser gefunden. 33. Isaak nannte den Brunnen Ziba. Darum heißt die Stadt bis heute Beerseba. 34. Esau war 40 Jahre alt. Er heiratete zwei Frauen, Judith und Basmat. Sie waren Töchter von Hethitern. 35. Das machte Isaak und Rebekka sehr traurig.